Kundgabe 5175. Empfangen am 20. und 21.07.1951. Wirken des Satans. Inniges Gebet um Schutz. In welcher Weise der Satan auf euch einwirkt, das erkennet selbst ihr, meine vom Geist Erweckten, nicht immer. Denn er wendet gerade bei euch nicht selten Mittel an, die euch täuschen sollen, und er versucht euch in einer Form, die ihr nicht als sein Wirken erkennet. Er will euch zu Fall bringen. Er will euch abwendig machen von mir. Er will eure Gedanken verwirren, so dass ihr zu zweifeln beginnet an mir und meiner Liebe. Er will euch mein Wort als ungöttlich hinstellen. Er will, dass ihr euch in Selbstvorwürfen zerfleischet, um dann desto erfolgreicher auf euch einwirken zu können. Er will, dass ihr mich aufgebet und ihm anhanget. Und da er weiß, dass ihr mir willensmäßig ergeben seid, suchet er euch zu täuschen und meinen Willen als falsch euch hinzustellen. Er sucht euch zu veranlassen zu Handlungen, die ihr ausführen sollet im Glauben, mir zu dienen und die doch nicht mein Wille sind. Darum seid vorsichtig und rufet mich an im Gebet. Wendet euch innig mir zu. Wisset, dass ich jeden Ruf vernehme, den ihr zu mir emporsendet. Doch überschätzet nicht eure eigene Kraft. Das heißt, tuet nichts ohne das Gebet zu mir um meinen Segen. Dann werdet ihr es sehr wohl erkennen, wenn euch der Widersacher ein Ansinnen stellt, das meinem Willen entgegensteht. Er rechnet mit eurer Unvollkommenheit, mit eurer Blindheit, in die er selbst euch gestürzt hat. Beweiset ihm, dass ihr ihn erkannt habt und dass er jegliche Macht über euch verloren hat, durch euer bewusstes Verlangen nach mir, und hütet euch ängstlich vor Lieblosigkeit. Denn dies ist eine Falle, die er euch oft legt und in die ihr sehr leicht geraten könnet, wenn ihr nicht achtsam seid dessen, was euch begegnet. Dann werdet ihr auf die Probe gestellt, die Liebe zu üben, und vom Widersacher daran gehindert, der euch gewinnen will. Die geringste Lieblosigkeit ist sein Vorteil, den er nützet, um euch zu verführen. Werdet ihr lieblos, so ist dies ein Entfernen von mir, wenngleich ihr euch niemals von mir zu trennen vermögt, weil ihr unlöslich mit mir verbunden seid. Und ich lasse den nicht in seine Hände fallen, der mir einmal seinen Willen zu mir bekundet hat. Doch er arbeitet mit viel List und Gewalt. Er streut Zweifel in die Herzen, und daran solltet ihr sein Wirken erkennen und auch Hilfe erfahren von meiner Seite, so ihr nur einen innigen Stoßseufzer im Herzen aussprechet, den ich ganz gewiss erhören werde. Er hat wohl große Macht vor dem Ende, doch meine Macht ist größer, und diese wagt er anzuzweifeln. Darum brauchet ihr ihn nicht zu fürchten, doch vorsichtig solltet ihr sein und alles prüfen, was an euch herantritt. Und so ihr mich um Schutz und Hilfe rufet, ist seine Macht wahrlich gering. Denn ich selbst trete dann an eure Seite, und er wird fliehen vor mir, weil er jegliches Licht flieht, das ihn besiegt, und er nicht unterliegen will. Darum wendet euch jederzeit durch inniges Gebet zu mir um Schutz. Dann wird er euch nicht das Geringste anhaben können, dann seid ihr Herr über ihn. Und ihr erreichet euer Ziel, das ihr anstrebet, auf Erden. Amen.